Oh ja. Die Tüte brennt zu der Zeremonie des Todes. Heute desinteressiert die Strophen, entsetzlicher Dialog. Eine Rap-Metamorphose. Check ist jetzt euer Bote. Früh verstoßen, heute bin ich für sie die große Ikone. Hab mit Eingeweiden gespielt. Hat zweifelsfreiem Psycho und hab reihenweise Leichenteile seziert. Mit Scheiße beschmiert. Und jetzt hat mich das Biest gefangen. Erst hat es reichlich Stil, dann ist es schief gegangen. Ich ging zu tief rein, zieh den Stoff wie ne fucking Nähmaschine. Andere Lebensstile gucken, wie viel ich mit Schnee verdiene. Leg ne Linie, wer zum Verrückten, der dich ersticht. Niemals nüchtern, ein Weed zu. Na Terrorist, ich bin back im Biss, Geschäft im Griff. So wie Kyle, wenn er gerade mit Mr. Henke spricht. Ey, das ist Hustler-Shit. Ich chill stoned im Pool und bin wie meine fucking Armbanduhr wasserdicht. Du sagst, lieber erstmal nix, bevor ich zuschlag. Wasch dich auch am Rücken bei der Lupa und komm den Jack tagelang. Denn alles andere ist nur nachgemacht wie Zahnersatz. Du sagst, lieber erstmal nix, bevor ich zuschlag. Wasch dich auch am Rücken bei der Lupa. Den Check tagelang, denn alles andere ist nur nachgemacht wie Zahnersatz. Shoutout an Crew-Typ mit Wahnsinns-IQ, der im Hintergrund agiert wie ne Komparsenfigur. Schaut sich die Finger wund beim E-Mails an Anwälte tippen. Ohne ihn würde ich jetzt wieder in der Knastzelle sitzen. Airbag, Check, neues Level, andere Fährte. Es musste mal was anderes her wie bei Angela Merkel. Ich glaub, das reicht nicht aus und ich sterb im Killer-Zirkel. Es scheint zu reichen wie Laternen im Villenviertel. Die betrunkene Hohe ist nackt, yeah. Und die blaue Slut wird im Gangbang weggemacht wie ein Enemy der Platz. Keine Fantasy, du Spaß, na klar gehört dir das Geld. Doch warum zerstörst du die Welt, Mann, du zerstörst dich nur selbst, yeah. Rap meine Leidenschaft, Rap ist mein Leben. Es wird in diesem Leben für mich nie was Besseres geben. Jetzt bin ich wieder da und sorge für Riesenbammel bei diesen Lappen. Und sie sind zu Tränen gerührt wie Zwiebelpfannen. Du sagst, lieber erstmal nix, bevor ich zuschlag. Wasch dich auch am Rücken bei dem Looper. Den Check tagelang, denn alles andere ist nur nachgemacht wie Zahnersatz. Du sagst, lieber erstmal nix, bevor ich zuschlag. Wasch dich auch am Rücken bei dem Blutbad. Und den Check tagelang, denn alles andere ist nur nachgemacht wie Zahnersatz.